3? Entschuldigung, wie kommen wir zur Oper? Die Oper? Das ist ganz einfach. Gehen Sie hier geradeaus die Bismarckstraße entlang bis zur nächsten Kreuzung. Die Oper ist auf der linken Seite. Vielen Dank.